ainda dá. Apesar do homem ser aqui na nossa mão. Was mit den Männern? Sie übertragen hier die Männer, die gerechthaberische Gruß. Wir wollen nicht immer unterliegen, wir wollen auch mal Firmen. Man nennt den Mann das Karte gekriegt. Ja, sagen Sie mal, meine Damen, wo liegt denn seine Kerze? In Kragen und Manschetten. Erst wollen Sie uns vor lauter Liebe aufpressen und dann tut es Ihnen leid, dass Sie es nicht getan haben. Der Mann gleicht einer Streichholzschachtel, diese treulose Tomate. An jeder Reisfläche entzündet er sich. Neulich stehe ich im zoologischen Garten vor den Kamelen. Da fragt ein kleiner Junge seinen Vater, du Vater, heiraten Kamele auch? Darauf sagt der Vater, nur Kamele heiraten. Und sowas muss man sich anhören, so eine Gemeinheit. Ihr Männer, nehmt doch eure Kinder mal an euren Busen. Verhungern müssten die armen Würmer an eurer starken Männerbrust. Für mich sind die Männer alle Luft. Ach, so schade, dass man ohne Wissen fliegen kann. Und ich höre bei meiner Keuschheit und bei dem Leben meines jüngsten Kindes. Ich will keinen Mann, und wenn ich einen erwische, dann Gnade Gottes.